Kommando oder wird das eine Kehle, wenn ich weiß, es ist gleich durch das Album Nummer 2. Wenn der Bock ist wieder da, es ist diese Woche rein. Guck, der Zorro ist zurück, trete wieder diese Szene. Wie ein Kampf ohne Kommando oder bis an deine Kehle. Wenn ich weiß, es ist Zeit für das Album Nummer 2. Denn der Smog ist wieder da, es steckt wie eine Bombe rein. Guck, der Zorro ist zurück, trete wieder diese Szene. Wie ein Kampf ohne Kommando oder bis an deine Kehle. Wenn ich weiß, es ist Zeit für das Album Nummer 2. Denn der Smog ist wieder da, es steckt wie eine Bombe rein. Schreib es auf, was ich seh und erlebt, man, das Text hilft mir weiter, das ist alles zu überstehen. Geh in den Kampf, gib nicht auf, wie ein Mann, halt nicht aus, rechne ab mit der Vergangenheit. Kannst du das auch, kenne beide Seiten, immer zwischen Gut und Böse. Doch was bringt dir all der Hass, kann dich deine Wut erlösen? Lässt du dich davon nicht stören oder gehst deinen Weg? Machst du lieber schnelles Geld oder lebst dir dein Leben? Es ist deine Sache, wann ich packe jetzt die Reisetasche. Bin dann mal weg, wann ich eine lange Reise mache. Ich nehm dich mit in das Album Nummer 2, weil der Smog ist niemals weg, ja, das muss ein Wunder sein. Guck, der Zorro ist zurück, ich trete wieder diese Szene. Wie ein Kampf ohne Kommando oder bis an deine Kehle. Wenn ich weiß, es ist Zeit für das Album Nummer 2. Denn der Smog ist wieder da, es steckt wie eine Bombe rein. Guck, der Zorro ist zurück, ich trete wieder diese Szene. Wie ein Kampf ohne Kommando oder bis an deine Kehle. Wenn ich weiß, es ist Zeit für das Album Nummer 2. Denn der Smog ist wieder da, es steckt wie eine Bombe rein. Guck, ich grätsche in den Beat, wer die Fäden wieder zieht. Mann, ich habe keine Ahnung, bleibt der Täter im Gebiet, ne Runde Säger wie ein Freak. Ey, was läuft bei dir falsch? SMOKA ist der Joker, hebe ab bis zum All. Und wenn ich da bin, verfolgt mich wieder dieser Wahnsinn. Schnell auf Level 100, denn ich spüre diesen Fahrtwind. Schreit nach vorn und werfe keinen Blick zurück. Ich supporte mich jetzt selber, denn ein Klick, ein Stück näher an dem Ziel, das ich irgendwann erreiche. Meine Mucke real talk, weil ich nie irgendwas verschweige. Und das ist mein Werdegang, gebe alles für die Kunst. Säger, vielleicht sterb ich dran. Guck, der Zorro ist zurück, ich trete wieder diese Szene. Wie ein Kampf ohne Kommando oder bis an deine Kehle. Wenn ich weiß, es ist Zeit für das Album Nummer 2. Denn der Smog ist wieder da, es steckt wie eine Bombe rein. Guck, der Zorro ist zurück, ich trete wieder diese Szene. Wie ein Kampf ohne Kommando oder bis an deine Kehle. Wenn ich weiß, es ist Zeit für das Album Nummer 2. Denn der Smog ist wieder da, es steckt wie eine Bombe rein.